Baby, komm, wir gehen Richtung Wolke 10, wo wir sind, kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Meru, also komm, wir gehen Richtung Wolke 10, wo wir sind, kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Meru. Ich dreh ein paar Runden und seh eine Schlange, als wären Sekunden. Ich weiß doch, sie wollen zu mir machen Bilder, weil alle sind nur für mich. Weil ich bin berühmt, ich tausch keine Nummern und zeig kein Gefühl. Doch eine von vielen fällt auf, ist zu süß. Ich geh hin, was für Schämen, und ich frag, wie sie heißt. Sie ist schüchtern und kommt drauf nicht klar, weil sie weiß. Und ab jetzt ist sie meins, denn ich will mit dir weg. Ihre Augen zu schön und ihr Körper perfekt. Also, ich rede gar nicht viel und sage komm. Und weil ich mit der Gang bin, hat sie zwei Freundinnen mitgenommen. Und sie weiß, was ich mag, ich brauche sie nicht zu fragen. Weil ich weiß, sie sagt ja, bin mir sicher und ich sag Baby, komm, wir gehen Richtung Wolke 10. Oder als wär sie ne Prinzessin. Den heutigen Tag zu vergessen ist fast schon unmöglich, kann ich dir versprechen. Sie fragt mich, ob man sich noch sieht. Sie denkt sich, dass es bei mir sowas nicht gibt. Ja, irgendwie hat sie sich in mich verliebt. Doch so ein Gefühl hatte sie ja noch nie. Meine Hand will sie nicht loslassen. Ein Lächeln im Gesicht wird keinem so passen. Sie fragt mich, wann wir uns wieder treffen. Bin besessen, ihre Blicke machen mich an, so wie Gucci-Letten. Ich kann auf alles wetten, sie wird mir auch morgen schreiben. Bei mir bleiben, niemals streiten, mich auf meinem Weg begleiten. Sie hört mich auf zu kleben, komm, lass die Leute reden. Lass uns lieber weggehen, meine Batzen können wir beide zählen. Baby, komm, wir gehen Richtung Wolke 10. Wo wir sind, kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst.